3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Flo von DK. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute mit einer lang ersehnten Folge Marxismus und Psychologie. Ja, und die Folge ist nicht nur lang ersehnt, weil ich sie, glaube ich, seit vielleicht fast schon Jahren angekündigt habe, sondern ich habe heute auch mal die Gelegenheit, hier ganz alleine, ohne Gast und ohne Co-Moderatoren, nicht, dass ich beide nicht mag, ich freue mich da immer sehr drauf, wenn Leute kommen und wenn ich mit meinen Genossen hier moderieren kann, aber wer mich kennt, weiß, dass ich auch gerne mal eine Stunde durchquatsche und dazu habe ich heute eine Gelegenheit, denn es ist eine Folge, in der ihr heute nur mich hört und ich werde mich ausführlich mit dem Thema hier beschäftigen. Genau. Ja, das Thema Marxismus und Psychologie beschäftigt mich nicht nur aus privaten, beruflichen Gründen, sondern ist eines, wo ich finde, dass in der Linken allgemein oder im Marxismus es da große Leerstellen gibt oder viele Debatten, die jetzt außerhalb von Kreisen, wo sich ja Experten vielleicht damit beschäftigen, unter uns so schräge Tendenzen zu beobachten sind. Teilweise Extrempositionen, die ich häufig nicht sehr fundiert finde oder sehr oberflächlich. Und ich glaube, es ist gut, da nochmal im Detail ranzugehen und zu gucken, was ist das eigentlich für eine Wissenschaft, wozu taugt sie, welchen Zweck hat sie eigentlich und gibt es aus unserer Sicht neben dem Zweck, den sie im Kapitalismus vielleicht hat, nicht doch auch ein, emanzipatorisches oder revolutionäres Potenzial, was auch nutzbar ist für unser Anliegen. Ja, also es ist eine differenzierte Herangehensweise. Ich habe mich entschieden, historisch an die Sache ranzugehen. Also das wird ein ziemlich bunter Ritt durch jetzt knapp 150 Jahre Psychologiegeschichte. Und ich werde dabei eine marxistische Brille aufsetzen und gucken, dass dadurch der Standpunkt klar wird. Und natürlich werde ich gegen Ende nochmal was zur Gegenwart sagen, was jetzt eigentlich davon zu halten ist und was damit aus meiner Sicht zu machen wäre. Genau. Psychologie. Also wenn man unter Marxisten, jetzt vielleicht außerhalb von Leuten, die sich sehr genau mit dem Thema beschäftigt haben oder auch unter Linken über das Thema redet, dann stoße ich häufig auf so zwei Extrempositionen. Die verflache ich jetzt ein bisschen und gebe sie ein bisschen platt wieder. Aber ich sag mal so, da gibt es eine Tendenz, die sehr stark im Fokus nimmt. Die Psychologie, das ist ja irgendwie so eine fast schon Pseudowissenschaft, die gesellschaftliche Probleme individualisiert. Und das, was eigentlich dieser Kapitalismus hervorbringt, an psychischen Leiden auch für Individuen oder Gruppen, wird sozusagen, zu innerpsychischen Prozessen erklärt, die irgendwie abgekoppelt werden von gesellschaftlichen Phänomenen und damit erfüllt die Psychologie dann so einen reaktionären Auftrag und lenkt ab mit ihrer Sprachgewaltigkeit und so weiter und so weiter. Und man sollte das eigentlich bekämpfen und ablehnen. Ja, also die Position gibt es. Und auf der Gegenseite kenne ich, vielleicht nicht unbedingt im Marxismus, aber teilweise auch, vor allem in der weiteren Linken, eine Position, die geht in die Richtung Psychotherapie und Psychologie, vielleicht auch psychiatrische Hilfen für alle. Also das Problem ist vielleicht nicht die Wissenschaft an sich, da hat man vielleicht die eine oder andere Kritik, aber eigentlich brauchen alle nur Zugang zu diesen hehren Erkenntnissen, also eine quantitative Herangehensweise, könnte man sagen. Geht sogar so weit, dass ich teilweise gelesen habe, wenn Männer oder Jungs rechtzeitig Therapie machen würde, dann gäbe es quasi kein Patriarchat. Also auch das im Prinzip eine sehr starke Fokussierung auf den Einzelnen. Oder ich habe mal so ein Meme gesehen, kennt ihr vielleicht, wo Menschen aus aller Welt in einem paradiesischen Umgebung auf einer Wiese um einen Regenbogen tanzen und da steht dann drüber, das wäre unsere Welt, wenn unsere Eltern alle Therapie gemacht haben. Fand ich zwar ganz lustig, aber ob das nun die richtige Kritik ist, da mache ich auch nochmal ein Fragezeichen hinter. So, also diese beiden Tendenzen und natürlich gibt es noch diverse andere Perspektiven darauf. Ich glaube aber, dass zwischen diesen beiden Polen sich dann viele Kritik ansiedelt. Bei der Frage der Psychiatrie ist es vielleicht ähnlich. Dazu komme ich aber später nochmal. Ja, jetzt habe ich schon zwei Begriffe benutzt: Psychologie und Psychiatrie. Ja, und ihr habt vielleicht gleich gemerkt, dass im Titel, also der sich auskennt, hat vielleicht gemerkt, dass der Titel vielleicht schon Fragezeichen aufweist. Ich habe mich jetzt entschieden, das Marxismus und Psychologie zu nennen. Es wird jetzt aber in der kommenden Stunde oder wie lange ich brauche, das weiß ich noch gar nicht, um verschiedene Fachgebiete geben, die häufig von Laien nicht so gut auseinandergehalten werden können. Das liegt nicht nur an den Laien, sondern das liegt daran, dass es auch wirklich kompliziert ist. Ich werde hier nicht nur über Psychologie sprechen, ich werde auch über Psychiatrie sprechen und ich werde über Psychotherapie sprechen. Ja, für die, die es nicht wissen, was ist da eigentlich der Unterschied? Also grob gesagt, die Psychologie, das ist die Wissenschaft, die das Erleben, das Verhalten und das Denken von Menschen untersucht. So die Selbstdefinition. Ja, und Psychologen und Psychologinnen arbeiten zum Beispiel in der Forschung, in der Diagnostik, der Beratung, auch in der Therapie. Es gibt aber diverse Teilgebiete der Psychologie, zum Beispiel die Arbeits- und Organisationspsychologie, die Sozialpsychologie und so weiter und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viele Stränge. In der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Kultur durch Serien und Filme wird ja der Begriff der Beruf des Psychologen häufig gleichgesetzt mit dem Beruf des Psychotherapeuten. Das stimmt nicht. Also es gibt sehr viele Psychologen, die haben überhaupt nichts mit Psychotherapie zu tun oder psychischen Erkrankungen. Das ist wie gesagt nur ein Teil der Psychologie. Es gibt auch viele Psychologen, die forschen, die irgendwie im Personalwesen arbeiten, in der Werbung und so weiter und so weiter. Genau, Psychologen haben kein Medizinstudium, sondern haben logisch Psychologie studiert. Allerdings machen viele Psychologen im Anschluss an ihr Studium, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, eine Weiterbildung zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin. Genau, wobei sich die Ausbildung da gerade ein bisschen ändert. Es soll jetzt sein, es gibt jetzt ein Direktstudium zur Psychotherapeutin. Aber das sind nur Details, bisher war es so. Und für die grobe Übersicht, das ist die Psychologie. Das sind Psychologen. Dann der Begriff der Psychiatrie. Ja, die Psychiatrie, das ist ein Teilgebiet der Medizin. Also Psychiaterinnen sind Ärzte, Ärztinnen, die sich auf psychische Erkrankungen spezialisiert haben, teilweise häufig verwoben mit der Neurologie. Das macht aus medizinischer Sicht wahrscheinlich Sinn. Also Psychiatrie und Neurologie, Psychiater sind häufig auch Neurologen. Ist also ein medizinisches Teilgebiet, genau wie, was weiß ich, die Orthopädie oder die Anästhesie. Es gibt ja so diverse fachärztliche Richtungen und da ist die Psychiatrie eins. Genau, Psychiater dürfen Medikamente verschreiben, klären auch die körperlichen Ursachen ab von psychischen Erkrankungen. Da sind wir fast schon so ein bisschen mitten im Thema, bringt auch einige Schwierigkeiten mit sich, dieser Beruf. Aber erstmal zur Erklärung, das sind Psychiater, auch Psychiater. Sind keine Psychotherapeuten erstmal. Aber es gibt einige Psychiater, Ärzte, die auch eine Weiterbildung zum Psychotherapeuten gemacht haben. Psychiater sind aber keine Psychologen. Genau. Ja, und dann gibt es den Begriff der Psychotherapie. Psychotherapie ist eine Behandlungsmethode, bei der häufig durch Gespräche hauptsächlich Übungen oder bestimmte Methode psychische Probleme gelindert oder geheilt werden sollen, so die offizielle Definition. Genau, und Psychotherapeutinnen haben eine Weiterbildung absolviert zum Psychotherapeuten, waren vorher in der Regel Psychologen oder eben Ärzte, meist Psychiater. Und es gibt auch noch ein paar andere Berufsgruppen, die bisher Psychotherapie praktizieren konnten. Zum Beispiel unter bestimmten Voraussetzungen Sozialpädagogen und Sozialarbeiter. Wie gesagt, das Ganze akademisiert sich jetzt und geht in Richtung eines Direktstudiums. Das wären jetzt Details. Aber diese drei Stränge zu unterscheiden, ist schon mal wichtig. Man muss dazu sagen, dass diese Bereiche natürlich in der Praxis eng miteinander verwoben sind. Ja, ihr habt ja schon bei der Definition gemerkt, dass ja, es da Überschneidungen gibt, teilweise die verschiedenen Fachdisziplinen sich in den gleichen Berufen oder der gleichen Praxis dann wiederfinden. Es gibt aber auch große Unterschiede, nicht nur erkenntnistheoretische, sondern teilweise haben diese Stränge auch gar nichts miteinander zu tun. Also Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und was man, glaube ich, sagen kann, das ist aber in all diesen Bereichen, der Psychologie selbst natürlich sowieso, Psychologie praktiziert wird. Also die Psychiatrie funktioniert nicht ohne Psychologie und eine Psychotherapie funktioniert auch nicht ohne Psychologie. Insofern ist, glaube ich, der Titel Marxismus und Psychologie schon doch ganz richtig gewählt. Okay, let's go. Manchmal bin ich schon auf eine Position gestoßen bei Linken, die irgendwie, warum auch immer, der Vorstellung anhängt, dass die Psychologie in ihren Ursprüngen irgendwie eine unbefleckte, reine Wissenschaft ist, die das hehre Ziel hatte, Menschen zu helfen, deren Leid zu lindern und ja, Erkenntnisgewinn voranzutragen, sozusagen eine menschenfreundliche Wissenschaft, die den Menschen zu ihrer Emanzipation verhelfen will. Also wer das glaubt, den muss ich enttäuschen. Das stimmt überhaupt nicht. Die Geschichte der Psychologie hatte von Anfang an damit nichts zu tun. Es ging nie darum, bei der Gründung der Psychologie irgendwie sonderlich emanzipatorisch zu sein oder den unteren Schichten, gerade der Arbeiterklasse, zu helfen, sondern die Psychologie hat eine völlig andere Geschichte und einen völlig anderen Zweck von Anfang an. Also das muss man erstmal festhalten. Ja, wie war denn das? Gucken wir mal ins 19. Jahrhundert. Die Psychologie ist ja eine relativ junge Wissenschaft, also sagen wir mal so 150 Jahre. Die moderne Psychologie formierte sich im 19. Jahrhundert, wurde da erst eine eigenständige Disziplin. Vorher waren die Fragen, die in der Psychologie verhandelt wurden, eher in der Philosophie angesiedelt oder in der Ethik. Und was die praktische Lebensberatung anging, da kann man sagen, war dann, wenn überhaupt Menschen Zeit und Raum dafür hatten, also diesen Luxus in Anführungsstrichen, sich mit sich und ihrer Umwelt und ihren psychischen Problemen auseinanderzusetzen, dann war da am ehesten die Theologie, der Pastor zuständig. Genau. Das erste psychologische Labor wurde durch Wilhelm Wundt 1879 in Leipzig gegründet. Damit begann sozusagen die Institutionalisierung der Psychologie. Die Psychologie verstand sich am Anfang als experimentelle Wissenschaft, die die Menschen über Messung, Tests und Standardisierung zu erfassen versuchte. Genau, damit ist ein Forschungsfeld entstanden, was, wie gesagt, von Anfang an eng mit den Anforderungen des kapitalistischen Systems, der kapitalistischen Gesellschaft verbunden und verknüpft war. Es ging im Prinzip um die Disziplinierung und die Verwertbarkeit der Arbeitskraft. Die Psychologie entwickelte Verfahren, um den menschlichen Faktor messbar, berechenbar und steuerbar zu machen. Der besagte Wundt etablierte, wie gesagt, experimentelle Methoden, die nicht nur wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn bringen sollten, sondern auch für die Selektion und Ausbildung nutzbar wurden. Übrigens nicht nur in Betrieben und Fabriken, sondern auch im Militär, dazu komme ich aber noch. Parallel dazu gab es in England Francis Galton, so spricht man ihn, glaube ich, aus. Der schuf die ersten Intelligenztests und gilt als Vater der sogenannten Psychometrie. Seine Arbeiten waren von eugenischen Denken durchzogen. Was Eugenik ist, dazu sage ich noch was. Da ging es um Leistungsfähigkeit, die wurde als biologisch vererbte Eigenschaft betrachtet. Das war ein ideologisches Werkzeug, das Klassenschranken und koloniale Herrschaft rechtfertigen sollte. Und wir werden später sehen, dass das immer mal wieder die Aufgabe der Psychologie war. Also gesellschaftliche Phänomene, Ungleichheit, aber auch Rassismus, ja, quasi wissenschaftlich zu legitimieren, dem einen wissenschaftlichen Anspruch zu verleihen. Ja, in Frankreich gab es einen Herrn namens Alfred Binet. Der entwickelte Tests zur Erfassung geistiger Fähigkeiten von Schulkindern, also auch Intelligenztests. Übrigens sowieso ein sehr, bis heute aus meiner Sicht, ein sehr kritisch zu sehendes Feld. Fabian Lehr hat mal was dazu gemacht, kann ich nur empfehlen. Naja, während Binet selbst vorsichtig mit biologischen Deutungen war, also das muss man ihm lassen, wurden seine Verfahren später im Dienst der Sortierung und Auslese eingesetzt. Ja, also was man daraus schon sehen kann, ist, dass die frühe Psychologie eng mit der Optimierung der Arbeitskraft verbunden war. Es ging um die Wiederherstellung erschöpfte oder wie man damals sagt, nervenschwache Arbeiter durch psychologische und medizinische Maßnahmen wieder arbeitsfähig zu machen. Wobei, dass das Wissen genutzt wurde, um sowas wie Kuren zu bewilligen, das kam erst ein bisschen später. Es ging um Disziplinierung. Wie gesagt, Tests und Beobachten dienten dazu, Leistung zu messen und Abweichungen von der Norm frühzeitig zu markieren und dementsprechend dann auch, ja, auszusortieren. Und wie ich eben schon angedeutet hat, die militärische Verwertung spielte eine große Rolle. Bereits im 19. Jahrhundert, verstärkt dann im Ersten Weltkrieg später, wurden die Intelligenztests genutzt, um Soldaten zu klassifizieren und für militärische Funktionen auszuwählen. Was es da für Tests gab, dazu sage ich dann später nochmal was. Psychologie half also Menschen in ein militärisch-industrielles Raster einzuordnen. Und ich habe ja versprochen, dass ich nochmal sage, was eigentlich Eugenik ist. Also die Eugenik ist die Lehre von der Verbesserung der menschlichen Bevölkerung durch Auslese. Sie entstand im 19. Jahrhundert und beeinflusste stark die frühe Psychologie und Medizin. Und aus marxistischer Sicht ist sie natürlich ein Ausdruck bürgerlicher Ideologie. Soziale Ungleichheit wird biologisiert, sodass Armut oder Minderwertigkeit in Anführungsstrichen als naturgegeben erscheinen. Ja, und wie gesagt, das ist etwas, was die Psychologie immer wieder leistet. Und ich würde mich zur These versteigern, dass mit diesem ganzen Neuro- und Hirnforschungshype, dass es da einen Strang gibt, der in der Gegenwart das Gleiche immer noch macht. Also Klassenunterschiede biologisiert oder auf Hirnchemie oder neuronale Probleme reduziert. Aber okay, zurück ins 19. Jahrhundert. Parallel, natürlich mit einer etwas längeren Vorgeschichte, formierte sich die Psychiatrie als Institution der Massenverwahrung. Also es entstanden große Anstalten, übrigens häufig am Stadtrand, das kann man heute noch beobachten, wenn ihr mal in eure Städte schaut, dass die alten Psychiatrien immer vor den Toren der Stadt sind, damit die Irren nicht die Bürger stören in der Stadt. Genau, es entstanden große Anstalten, die psychisch Erkrankte und gesellschaftlich Abweichende aufnehmen. Und aufnehmen ist noch ein Euphemismus, denn in diesen Psychiatrien passierte natürlich Gewalt und Tod und Folter. Nicht immer, es gab da Unterschiede, aber es waren schon schlimme Verwahranstalten. Es ging hier weniger um Heilung, als vielmehr um die Sicherung der gesellschaftlichen Ordnung, die im Vordergrund stand. Sogenannte unproduktive oder unangepasste Menschen werden ausgegrenzt, um die kapitalistische Normalität aufrechtzuerhalten. Ja, und was man auch sagen kann, dadurch, dass die Psychiatrie sich dieser Probleme annimmt, werden die Dinge erstmals unter dem Fokus einer medizinischen Sprache gesehen. Also Diagnosen, Krankheitsbegriffe. Das verleiht dem Ausschluss dieser Menschen nicht nur den Anschein von Objektivität, sondern bringt auch eine ganze Reihe erkenntnistheoretischer Probleme mit sich. Also psychisches Leid medizinisch zu sehen. Auch da würde ich sagen, das ist ein Problem, gerade mit dem Stichwort Überdiagnostizierung, was eine ganze Reihe von Nebenwirkungen und Problemen mit sich bringt. Aber okay. Die Psychiatrie erfüllte damit eine Klassenfunktion. Sie schützte die bürgerliche Gesellschaft vor jenen, die nicht in das enge Raster von Arbeitstüchtigkeit, Disziplin und bürgerlicher Moral passten. Ich empfehle da auch das Buch von Klaus Dörner, Bürger und Irre. Klassiker, ich glaube aus den 70ern und 80ern, wo das nochmal ganz gut historisch aus einer relativ linken Perspektive nochmal aufgezeigt wird. Genau. Ja, was auch parallel entstand, ungefähr in dieser Zeit im 19. Jahrhundert, also im späten 19. Jahrhundert, das war die Psychoanalyse. Die Psychoanalyse, eng verbunden mit dem Namen Sigmund Freud, den ja fast jeder kennt. Ich habe das überschrieben hier in meinen Notizen mit progressives Potenzial und bürgerlich-reaktionäre Züge. Also ich erkenne in der Psychoanalyse sozusagen einen Doppelcharakter. Also muss dazu gleich sagen, es gibt eine Menge an Sigmund Freud zu kritisieren, an der Art und Weise, wie er Erkenntnisgewinn beschreibt, wie er Wissenschaft betreibt und auch an einigen Inhalten. Trotzdem ist ein simples Freud-Bashing aus meiner Sicht, aus marxistischer Sicht, zu einfach und im Marxismus wurde auch immer mal wieder darüber gerungen, wie halten wir es eigentlich mit Freud? Können wir dem auch was abgewinnen, dem Kritik, oder ist das durchweg abzulehnen? Ich versuche mal hier diese Darstellung. Das progressive Potenzial von Sigmund Freuds Lehren, von seiner Psychoanalyse, die das Unbewusste in den Mittelpunkt stellte, war, dass Freud das psychische Leiden eben nicht einfach als biologisch oder zufällig betrachtete, sondern das Ganze eng mit gesellschaftlichen Normen, Unterdrückung, in seinem Fall vor allem auch Unterdrückung von Sexualität und bürgerlicher Moral im Zusammenhang sah. Freud brach mit dem rein biologischen Verständnis von Geisteskrankheiten und eröffnete die Möglichkeit, menschliches Leiden als Produkt sozialer Verhältnisse zu begreifen. Insofern konnte die Psychoanalyse in der therapeutischen Praxis auch eine emanzipatorische Funktion entfalten, wenn sie zum Beispiel Menschen half, sich gegen erstarrte Moralvorstellungen oder familiäre Autorität zu behaupten. Das war nicht nix. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass in Freuds Theorien sich abstruse Vorstellungen finden, reaktionäre Vorstellungen, auch unglaublich frauenfeindliche Vorstellungen. Und gleichzeitig hat er sich getraut, Dinge anzusprechen und aufzustoßen, die ein Skandal waren, sich ein Stück weit mit seiner Wiener Bourgeoisie da angelegt. Trotzdem müssen wir als Marxisten vor allem auch die bürgerlich-reaktionären Züge von Freuds Theorien in den Fokus stellen. Freud blieb natürlich im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft. Derer fühlte er sich verpflichtet. Es waren Bürger. Seine Theorie zielte letztendlich dann eben auch doch auf die Anpassung des Individuums an bestehende Verhältnisse. Die Konflikte sollten so bearbeitet werden, dass die Menschen wieder funktionsfähig werden. Auch wenn er das selber vielleicht nicht so beschreibt, geht es schon darum. Und seine Betonung universeller Triebe, zum Beispiel der Sexual- oder Todestrieb, auch so ja, sehr fragwürdige Theorien, konnten soziale Ursachen von Leiden verdecken. Also Armut, Ausbeutung oder Arbeitsbedingungen verschwanden so ein Stück weit hinter dieser scheinbar zeitlosen Psychodynamik. Wobei Freud schon durchaus interessiert war an diesen Phänomenen Armut, Ausbeutung und so weiter. Und trotzdem war es so. Ja, und in der Praxis blieb die Psychoanalyse häufig ein Privileg der Bourgeoisie. Nur wohlhabende Schichten konnten sich eine langwierige Behandlung erlauben. Also zum Beispiel Arbeiterinnen, die unter Nervenschwäche litten, wie man damals sagte, erhielten häufig keine strukturelle Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Stattdessen wurden sie als individuell krank klassifiziert. Die Psychoanalyse konnte, wenn man überhaupt mal in ihren Genuss kam, helfen, bestimmte innere Konflikte zu bearbeiten, griff jedoch selten die kapitalistischen Ursachen des Leidens auf. Ja, und zur Psychoanalyse, da könnte man eine eigene Folge machen. Da gab es auch in der frühen Sowjetunion, ich erwähne das später nochmal kurz, kurz die Tendenz, sich derer anzunehmen. Es gab später in den 60er und 70er Jahren mit dem Freudomarxismus einen Versuch, Marxismus und Freud zu verbinden. Überwiegend wurde aber, das kann ich jetzt schon sagen, im Marxismus-Leninismus die Psychoanalyse auch wegen ihrer ideologischen, teils idealistischen Prämissen abgelehnt. Obwohl Freud jemand war, der versuchte, die Psychotherapie, würde man heute sagen, auf eine naturwissenschaftliche und damit eine Basis zu stellen, die deutlich materialistischer war als das, was es teilweise sonst so an Theorien gab. Naja, ja, das Fazit zur Psychologie im 19. Jahrhundert könnte so lauten: Die Psychologie war von Beginn an die kapitalistische Ordnung eingebunden. Sie diente der Wiederherstellung und Optimierung der Arbeitskraft, der Disziplinierung von Individuen und vor allem auch der militärischen Verwertung. Zugleich brachte sie auch Strömungen hervor, die ein gewisses emanzipatorisches Potenzial in sich trugen. Zum Beispiel, indem sie, wie die Psychoanalyse das teilweise tat, gesellschaftliche Zwänge sichtbar machte und damit natürlich ein Stück weit auch einen Diskursraum für wirklich fortschrittliche Ansätze öffnete. Doch diese Ansätze blieben natürlich immer widersprüchlich, habe ich ja gerade gesagt. Genau, ich glaube, zur Psychoanalyse ist da genug gesagt an der Stelle. Man kann, glaube ich, festhalten, das gilt nicht nur im 19. Jahrhundert, Psychologie ist keine neutrale Wissenschaft. Sie ist durch und durch gesellschaftlich vermittelt. Und die Entwicklung zeigt eigentlich, wie diese Wissenschaft einerseits als Herrschaftsinstrument fungiert, andererseits aber auch Spuren oder Momente, besser gesagt, kritische Erkenntnisse hervorbringen kann, die auf jeden Fall im Klassenkampf aufgegriffen werden können und aus meiner Sicht auch müssen. So viel zum 19. Jahrhundert und der Entstehung der Psychologie. Solidarische Werbung. Die Tageszeitung Junge Welt hat ein sommerliches Angebot für euch. 3 Monate online lesen für nur 18 Euro. Damit seid ihr täglich bestens versorgt mit marxistisch orientierter Lektüre für die Liegewiese, im Freibad oder das Eiscafé um die Ecke. Das Beste, das Aktionsabo endet automatisch. Keine Abo-Falle, kein Stress. Ihr erhaltet vollen Zugriff auf alle Artikel auf jungewelt.de ab Erscheinungstag sowie auf das Archiv bis zurück ins Jahr 1997. Außerdem könnt ihr die Junge Welt App nutzen. Ladet die aktuelle Ausgabe bequem herunter und lest sie offline, wann und wo ihr wollt. So, kommen wir zur Psychologie im frühen 20. Jahrhundert. Das Kapitel habe ich überschrieben mit Tests, Eugenik, Militär und Faschismus. Im frühen 20. Jahrhundert entwickelte sich die Psychologie nicht nur immer weiter als akademische Disziplin, sondern auch als Instrument bürgerlicher Herrschaft. Besonders in kapitalistischen Gesellschaften wurde sie Stück für Stück systematischer dafür genutzt, die bestehenden Klassen- und Machtverhältnisse halt wissenschaftlich zu legitimieren und auch zu stabilisieren. Wissenschaftliche Methoden waren vor allem Intelligenztests und andere Testverfahren. Diese waren natürlich nicht neutral, sondern wurden im Dienst von Militarismus, Kolonialismus und dann auch faschistischer Herrschaft gestellt. Und da hat die Psychologie tatsächlich einen Beitrag geleistet, einen unrühmlichen Beitrag. Im frühen 20. Jahrhundert wurden Intelligenztests, die von Alfred Binet aus Frankreich, international adaptiert, nicht unbedingt in dessen Sinne. In den USA wurde daraus ein Instrument zur Rechtfertigung sozialer und rassistischer Ungleichheit, und wir werden sehen, dass das immer wieder die Funktion und Rolle ist, die der Psychologie ja, zukommt. Ein Name dabei ist Lewis Terman, ein US-Amerikaner, der adaptierte den Binet-Test zum Stanford-Binet-Test. Und dieser war ein Verfechter der Eugenik und erklärte ganze Bevölkerungsschichten, insbesondere Einwanderer, Schwarze, aber auch Arme, für minderwertig. Ein weiterer Name aus den USA ist Henry H. Goddard. Das war sein Name. Er prägte den Begriff Moron, also geistig minderbemittelt, und forderte Zwangssterilisation für geistig Minderwertige. Und diese Psychologen wirkten aktiv daran mit, dass in den USA ab den 10er Jahren Zwangssterilisationsgesetze erlassen wurden, die bis in die 70er Jahre hinein über 60.000 Menschen betrafen. Also das ist eine ganz konkrete Leistung der Psychologie. Auch in Europa fand die Eugenik breite Unterstützung. In Skandinavien, in Großbritannien, in Deutschland wurden ähnliche Programme umgesetzt. Besonders in den USA wurden solche Tests mit rassistischen Theorien verknüpft. Besonders Menschen aus nicht-europäischen Herkunftsgruppen galten pauschal als weniger intelligent, wurden dadurch in Bildung, Arbeit und Migration systematisch benachteiligt. Und die psychologische Wissenschaft in Anführungsstrichen wurde zu einem Werkzeug, um koloniale Herrschaft und kapitalistische Ausbeutung ideologisch abzusichern. Auch zu erwähnen ist im frühen 20. Jahrhundert die militärische Nutzung der Psychologie. Bereits im Ersten Weltkrieg wurde die Psychologie massiv militarisiert, und es wird interessant zu beobachten sein, wie das jetzt im Zuge der Zeitenwende auch wieder wird. Damals war es so, dass vor allem Intelligenztests zur Selektion von Soldaten dienten. Also wer galt als geeignet für Offizierposten, wer war ein einfacher Soldat und wer ungeeignet. Auch Fragen der Belastbarkeit wurden erforscht. Wie lange kann ein Mensch im Schützengraben aushalten? Wie funktionieren Reaktionen und Aufmerksamkeit unter Stress? Ja, und ein Feld war auch der Umgang mit Traumata. Soldaten, die an Kriegsneurosen, heute würde man wahrscheinlich posttraumatische Belastungsstörung dazu sagen, die wurden nicht aus humanistischen Gründen behandelt, sondern um sie schnellstmöglich wieder an die Front zurückzuschicken. Also Psychologie diente hier ganz konkret der Kriegsmaschinerie, und auch heute ist es so, dass die Traumaforschung und Traumaambulanzen nicht selten mit der Bundeswehr verknüpft sind. Ja, ein Name, den man dabei nennen muss, ist Robert Jerkes. Auch US-Amerikaner, er entwickelte den Army Alpha und Army Beta Test, mit dem Millionen von Rekruten getestet wurden. Ergebnisse dieser Tests wurden später genutzt, um rassistische Hierarchien wissenschaftlich zu untermauern, also die angeblich niedrigeren IQs von Afroamerikanern oder Einwanderern aus Südeuropa. Ja, jetzt kommen wir zu einem sehr bitteren Kapitel, und zwar dem deutschen Faschismus. Man kann sagen, dass die Verquickung von Psychologie, Psychiatrie und Herrschaft hier ihren Höhepunkt erreicht, ne? Nicht nur durch die Rassenhygiene, also psychiatrische und medizinische Institutionen waren ja aktiv an Zwangssterilisationen beteiligt, hier nochmal mehr als je zuvor. Es wurde 1933 das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen, und das führte zu Zwangssterilisationen von etwa 400.000 Menschen in Deutschland. Das war aber erst der Anfang. Sehr berüchtigt ist der Befehl T4 1939 durch die deutschen Faschisten erlassen. Durch diese Aktion wurden systematisch psychisch Kranke, Behinderte, teilweise auch körperlich Erkrankte ermordet in zahlreichen Tötungsanstalten. Man geht davon aus, dass durch den Befehl T4 und seine Folgen bis zu 200.000 Menschen ermordet wurden. Und man muss ganz klar sagen, Psychiater und Psychologen wirkten hier an der Selektion, der Begutachtung und der Durchführung aktiv mit. Und zu den Psychiatern dieser Zeit muss man sagen, dass insbesondere die Psychiater aus der zweiten und dritten Reihe, da, teilweise aber auch aus der ersten, in der frühen Bundesrepublik wieder Karriere machen konnten und teilweise ja, wieder Anstaltsleiter wurden oder Chef oder Oberärzte. Ein Name von den Akteuren damals ist Ernst Rüdin, ein Psychiater, ein führender Eugeniker. Karl Schneider ist zu nennen, ein Psychiater, der an Euthanasieprogrammen beteiligt war. Und halt auch viele Ärzte und Psychologen aus Universitäten und Kliniken. Da zeigt sich deutlich, Psychologie und Psychiatrie im Faschismus waren keine Opfer oder auch kein Widerstand, sondern integraler Bestandteil der Herrschaftsmaschinerie. Vielleicht auch interessant in dem Zusammenhang, der erste Lehrstuhl für Psychologie in Deutschland wurde 1933 vom deutschen Faschismus an der Universität Berlin eingerichtet. Das war damals die Friedrich-Wilhelms-Universität, heute die Humboldt-Universität. So. Also da zeigt sich die Institutionalisierung der Psychologie in der akademischen Welt im Deutschen Reich wurde nicht in der Weimarer Republik von irgendwelchen Reformkräften erkämpft, sondern es waren die deutschen Faschisten. Ja, und auch Psychotherapie in diesem Kontext hatte selbstverständlich nicht die Aufgabe, den Menschen irgendwie zu befreien, sondern es ging um die Funktionsfähigkeit im faschistischen Staat. Therapie, da wo sie überhaupt stattfand, bedeutete Menschen zu gehorsamen Untertanen oder brauchbaren Arbeitskräften zu formen. Genau, und selbst die scheinbar individuellen Methoden wurden im Dienst dieser Herrschaft gestellt. Auch relevant zu erwähnen ist, dass vom Hintergrund des Kolonialismus im frühen 20. Jahrhundert oder auch später die Psychologie in Kolonien eingesetzt wurde, um die angebliche Unterlegenheit kolonialisierter Völker zu beweisen. Da hat die Psychologie also wieder eine Rechtfertigung betrieben von Ausbeutung, Versklavung und Gewalt. Und auch die Arbeitspsychologie wurde relevanter. In Fabriken wurden Psychologie genutzt, um Arbeiterinnen zu überwachen, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und sie an monotone Fließbandarbeit anzupassen, die dann etwas später kam. Auf jeden Fall diese Massenabfertigungsarbeiten. Statt Befreiung bedeutete Psychologie für diese Leute also Disziplinierung. Wir müssen trotzdem auch die progressiven Gegenströmungen erwähnen. Da gab es natürlich auch immer welche in Deutschland oder im Westen. Aber ich würde jetzt gerne mal kurz auf die junge Sowjetunion schauen. Dort entwickelte sich dann in den 20ern eine Psychologie, die ausdrücklich marxistisch orientiert war. Statt Menschen in minderwertig und höherwertig zu spalten, ging es darum, die gesellschaftlichen Bedingungen des Denkens und des Lernens zu verstehen und Bildung für alle zu ermöglichen. Ein Name dabei ist Lew Wigtowski. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Wigtowski betonte den sozialen und kulturellen Kontext der Entwicklung. Eine seiner berühmtesten Ideen war die Zone der nächsten Entwicklung. Also damit beschreibt er den Abstand zwischen dem, was ein Kind alleine kann und dem, was es mit Unterstützung von Erwachsenen oder Peers leisten kann, also Peers, gleichaltrigen Freunden. Und Lernen ist für ihn kein isolierter individueller Prozess, sondern ein grundlegend sozialer Vorgang, in dem Sprache, Kommunikation und Kultur entscheidend sind. Er stellte sich damit klar gegen bürgerlich-individualistische Intelligenzkonzepte. Also war wirklich fortschrittlich. Ein anderer Name wäre Alexander Luria. Luria war Mitbegründer der kulturhistorischen Schule und verband experimentelle Psychologie mit marxistischer Theorie. Er erforschte Sprache und Gedächtnis und Denken unter realen gesellschaftlichen Bedingungen und in groß angelegten Studien in Usbekistan und Kirgisistan, Kirgisistan untersuchte er, wie sich Kollektivarbeit, Alphabetisierung und neue Produktionsweisen auf die kognitiven Strukturen auswirkte. Damit zeigt er dann vor allem, dass Denken nicht angeboren oder statisch ist, sondern sich mit der sozialen und ökonomischen Bedingung verändert. Wichtiger Punkt für Marxisten. Dann haben wir noch den Leontief. Leontief, Psychologe, entwickelte die Tätigkeitstheorie. Er unterschied zwischen Tätigkeit, Handlung und Operation. Tätigkeit ist bei ihm auf die gesellschaftlichen Bedürfnisse gerichtet, zum Beispiel Arbeit. Handlungen sind die konkreten Schritte, die ein Subjekt verfolgt, um Ziele innerhalb dieser Tätigkeit zu erreichen. Und Operationen sind die automatisierten Ausführungsweisen, die von konkreten Bedingungen abhängen. Damit erklärt er also das menschliche Handeln nicht als rein individuelles Verhalten, sondern als eingebettet in eine kollektive gesellschaftliche Praxis. Genau, und damit hat die Sowjetunion einen konsequenten Gegenentwurf zur bürgerlichen Psychologie entwickelt. Sie suchte eben nicht nach angeborener Intelligenz oder biologischer Minderwertigkeit, sondern nach gesellschaftlichen Bedingungen menschlicher Entwicklung und verstand Bildung und Erziehung als Mittel zur Befreiung. Jetzt kommt auch nochmal Sigmund Freud vor, der ja die Psychoanalyse, wie ich eben beschrieben habe, die das Unbewusste und die innerpsychischen Konflikte in den Mittelpunkt stellte, entwickelt hat. Da ist es so, dass in der frühen Sowjetunion zunächst eine positive Freud-Rezeption gab. Freud wurde durchaus als Materialist betrachtet, der innere Prozesse wissenschaftlich erklären wollte. In Deutschland gab es marxistische Theoretiker wie Wilhelm Reich, die versuchten, Marxismus und Psychoanalyse zu verbinden. Reich sah vor allem sexuelle Unterdrückung und autoritäre Erziehung als Grundlage für faschistische Charakterstrukturen. Man muss sagen, Wilhelm Reich ist später ganz schön abgedreht, war vielleicht sogar krank und hat etwas abstruse Theorien entwickelt, aber der frühe Wilhelm Reich hat durchaus interessante Beiträge geleistet. zurück zur Sowjetunion. Da war es dann aber so, dass ab den 30er Jahren die Psychoanalyse in der Sowjetunion zunehmend abgelehnt wurde, weil sie als zu individualistisch und bürgerlich galt. Ja. Okay, man könnte jetzt zusammenfassen, das frühe 20. Jahrhundert zeigte zwei Tendenzen, was die Psychologie anging. Einmal natürlich die reaktionäre Instrumentalisierung, oder vielleicht ist es auch einfach das und keine Instrumentalisierung. In kapitalistischen und faschistischen Staaten, ist jetzt ein bisschen doppelt, weil faschistische Staaten waren immer kapitalistisch, wurde Psychologie benutzt, um Klassenherrschaft, Rassismus, Kolonialismus und Militarismus zu stützen. Zum Beispiel durch Intelligenztests, Eugenik oder die militärische Psychologie, um Menschen kriegstauglich zu sagen. Pistorius würde heute sagen, kriegstüchtig. Es gab aber gleichzeitig diese progressiven Ansätze, zum Beispiel in der Sowjetunion. Dort wollte man dann die gesellschaftlichen Bedingungen in den Vordergrund stellen, die auf Befreiung und Bildung zielte. Und auch Teile der frühen Psychoanalyse wurden versucht, marxistisch einzubetten. Also nochmal ganz klar, Psychologie ist keine neutrale Wissenschaft, auch in dieser Zeit nicht. Sie ist Teil des ideologischen Überbaus und je nach Klasseninteresse entweder herrschaftslegitimierend oder kann teilweise auch zur Befreiung taugen. Genau, so viel dazu. Und jetzt kommen wir mal zur Zeit von 1945 bis 68, auch eine spannende Zeit. Ja, nach Ende des Zweiten Weltkriegs und inmitten des Kalten Krieges entwickelte sich die Psychologie weiter in einem Spannungsfeld von Wissenschaft, Ideologie und politischer Macht, so kann man das sagen, und wurde noch weiter Teil von ökonomischen Interessen und staatlichen Machtstrukturen. Was dominierte, war damals ganz klar der Behaviorismus und die Kognitionspsychologie. Ich würde das überschreiben mit Wissenschaft im Dienst der Verwertbarkeit. In den USA dominierte nach 1945 ganz klar diese Strömung und ich sage mal ein bisschen was dazu. Das ist ein Ansatz, der beschränkt sich ziemlich deutlich darauf, nur äußerlich beobachtbares Verhalten zu messen und zu analysieren, ohne innere Zustände wie Gefühle oder Gedanken zu berücksichtigen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Als Psychologen, also darauf zu kommen, für Laien gesagt, Menschen werden wie Blackboxes betrachtet und was hineingeht, also in das, was hineingeht, sogenannte Reize und was herauskommt, das Verhalten. Alles dazwischen galt als uninteressant oder nicht wissenschaftlich fassbar. Das Ganze bewegt sich in so einer Tradition des Pawlowschen Hundes, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ansonsten mal googeln, da fehlt jetzt die Zeit, das zu erzählen, aber Menschen werden eigentlich wie so ein Reizreaktionsapparat gesehen. Man reagiert auf irgendwas und dann gibt es irgendein entsprechendes Verhalten, aber alle Gedanken, alle Gefühle, die man dazu hat, die gelten als sekundär oder wissenschaftlich nicht auswertbar. Ja, und das hat natürlich ziemliche Konsequenzen, verbindet sich auch mit Allmachtsfantasien vom Psychologen. Ich glaube, der Psychologe Skinner, das war, glaube ich, ein bisschen früher, hatte damals die Ansicht, gib mir 100 Babys und ich kann aus ihnen alles machen. Einen Gewalttäter oder einen wunderbaren Menschen. Also ein bisschen so, als wären Menschen Konditionierungsmaschinen, die man in alle Richtungen treiben kann. Ist ein ziemlich fragwürdiges Menschenbild. Und dieses scheinbar objektive Menschenbild hatte praktische Vorteile für kapitalistische Gesellschaften. Es diente, so dachte man jedenfalls, der Effizienzsteigerung in der Arbeitsorganisation, der Werbung und der Propaganda. Später entwickelte sich daraus die Kognitionspsychologie, die stärker auf innere mentale Prozesse wie Wahrnehmung, Gedächtnis oder Problemlösung einging. Also da wurde es ein Stück weit auch wieder humanisiert. Aber auch die wurde häufig als wertfreie Wissenschaft dargestellt und war eng mit militärischer Forschung und ökonomischen Interessen verbunden. Also das war immer Teil der psychologischen Forschung. Und dazu komme ich jetzt auch nochmal. Geheimdienste, Militär waren sehr interessiert an psychologischen Erkenntnissen. Das wurde nochmal mehr als vorher. Im Kalten Krieg flossen wirklich enorme Mittel in psychologische Forschung mit dem Ziel der Verhaltenssteuerung und der Manipulation. Bekannt wurde etwa das geheime CIA-Programm MK Ultra. Das war zwischen den 50er und 70er Jahren, in dem Experimente mit Drogen, Hypnose und sogenannten Mind-Control-Techniken durchgeführt wurde, häufig übrigens ohne Zustimmung der Probanden. Und Ziel war es da, Menschen zu programmieren oder eben widerstandsfähiger gegen feindliche Beeinflussung zu machen. Damit waren natürlich vor allem die Kommunisten gemeint, die Sowjetunion. Und solche Projekte verdeutlichen deutlich den Missbrauch der Psychologie oder vielleicht den Gebrauch. Das lasse ich mal als Frage hier offen stehen, im Sinne staatlicher und militärischer Interessen. Im Bereich des Gesundheitssystems, im Bereich der Psychiatrie und Pharmakologie, kann man sprechen von einer Tendenz der Medikalisierung statt der Emanzipation. Man muss einerseits sagen, dass in der Psychiatrie die Nachkriegszeit einen Durchbruch moderner Medikamente brachte. Zum Beispiel entstanden Antipsychotika für schizophrene Patienten. Chlorpromazin war ein Medikament, was dort entwickelt wurde. Oder später auch SSRIs, das sind sogenannte selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, eingesetzt bei Depressionen, gibt es auch heute noch. Also die kamen etwas später. Vorher waren andere antidepressive Präparate auf dem Markt. Zur Psychopharmaka könnte man übrigens auch eine eigene Folge machen, einen kritischen Beitrag. Dazu muss man sagen, diese Präparate konnten Symptome zwar wirksam dämpfen, führten aber auch neben vielen Nebenwirkungen, und ich kann euch sagen, ich habe noch früher alte Psychiatriepatienten gesehen, die das in ihrer Jugend bekommen haben. Also das hatte auch massive Nebenwirkungen, diese erste Generation von Medikamenten. Aber sie konnten teilweise auch helfen. Aber diese Präparate dämpften vor allem vordergründig, führten aber gleichzeitig zu einer Medikalisierung sozialer Probleme. Das heißt, dass der Fokus auf diese Probleme auch ein anderer wurde. Statt über gesellschaftliche Ursachen von Leid, Armut, Ausbeutung, Entfremdung zu reden, steuerten diese Medikamente den Fokus auf ja, die Hirnchemie der betreffenden Menschen und vor allem auf die Funktionsfähigkeit der Betroffenen für den Arbeitsmarkt. Und das hier ist kein Statement gegen Medikamente, um das klar zu sagen, aber ja, es ist eine Debatte, die man auf jeden Fall führen muss und in der Differenzierung führen muss. Im Bereich der Psychotherapie entwickelten sich neben der Medizin und teilweise jetzt auch zunehmend unabhängig von ihr psychotherapeutische Verfahren. Die Psychotherapie war eigentlich noch eine Domäne der Medizin. Also Psychoanalyse dominierte ja ursprünglich und das waren meistens Mediziner. Es entstand jetzt daneben aber auch was anderes. Es entstanden humanistische Verfahren, modernere psychodynamische Ansätze, aber auch so Sachen wie Gestalttherapie, Gesprächstherapie, die mehr eine humanistische Perspektive boten. Damals ging es schon los, dass Therapieformate kommerzialisiert wurden, also selber zur Ware wurden. Und auch die Form von standardisierten Verfahren als Bestandteil betrieblicher Programme wurden zur Normalität. Also sogenannte Employee Assistance Programme, Programs, also Arbeitsprogramme für Betriebe, die in erster Linie die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten sichern sollte. Es wurde einerseits zur Methode im Betrieb, andererseits zum Produkt, was diesen Unternehmen verkauft wurde. Genau, und da sieht man hier an den Sachen, die ich beschrieben habe, in dieser Phase den Spannungsbogen von Emanzipationsmöglichkeiten und Potenzial von der Entfaltung und gleichzeitig das Beibehalten der Psychologie als Kontroll- und Steuerungsinstrument. Sehr wichtig zu erwähnen, ich habe das eben schon angedeutet, ist, dass in Deutschland die Psychiatrie nach 1945 stark vom Erbe des deutschen Faschismus geprägt war. Also viele Ärzte, die zuvor bei Zwangssterilisation noch dabei waren oder bei dem Befehl T4 dabei waren, dem Euthanasieprogramm, ersetzten ihre Karriere einfach fort. Eine echte Aufarbeitung davon blieb lange aus. Im Gegenteil, es wurde vertuscht. Die betroffenen Ärzte machten häufig weiter Karriere. Oder auch die Psychiatrie blieb in ihren Formen sehr autoritär, gekennzeichnet durch Zwangsmaßnahmen, Isolierung und Verwahrung. Und erst in den 60ern, 70ern, dazu so komme ich gleich nochmal, entstand durch Bewegungen wie die Antipsychiatrie oder die Reformpsychiatrie eine breite Debatte über eine menschenwürdige Behandlung, die auch Konsequenzen hatte vor dem Hintergrund sozialer Bewegungen um 68 und danach. Es gab aber auch in den 50er Jahren kritische Stimmen. Zu nennen wären da Alexander Mitscherlich zum Beispiel und Margarete Mitscherlich, seine Frau, die das Buch Die Unfähigkeit zu trauern schrieben. Und für damals sehr, sehr mutig und fortschrittlich darauf hinwiesen, dass sozusagen die Täter noch unter uns sind in der Psychiatrie. Und vor allem ging es in diesem Buch um ja, das massenweise kollektiver Trauma der deutschen Bevölkerung, der nicht aufgearbeitete Faschismus, der weiterwirkt, transgenerational in den Familien und omnipräsent ist und kollektiv verdrängt wird. Das war ein mutiges Buch. Sicher kein marxistisches Buch, aber das hatte ein sehr fortschrittliches Potenzial. Auch zu nennen sind so Menschen wie Horst Eberhard Richter, ein sehr progressiver Psychoanalytiker, der vor allem die Psychoanalyse allen zugänglich machen wollte und auch eine moderne humanistischere, alltagstauglichere Psychoanalyse. Er hat sich beschäftigt mit Problemen wie Obdachlosigkeit, hat da konkrete Projekte entwickelt und war vor allem immer ein Kriegsgegner. Also der war bis zu seinem Tod noch an Protesten gegen den Krieg beteiligt, sogar an solchen, wo viele gekippt sind, gegen den Jugoslawienkrieg, gegen den Irakkrieg. Vermutlich wäre er heute auch noch auf der richtigen Seite. Auch er war kein Marxist, aber ganz klar ein Linker, ja, der konkrete soziale Verbesserung forderte. Genau. Diese Ansätze standen aber im Gegensatz zum vorherigen Mainstream in der Psychiatrie und der Psychologie, die wirklich vorwiegend nach wie vor im Dienst der Anpassung und Kontrolle stand. So viel dazu und nun zur Zeit von 68 bis 1990. So, jetzt kommen wir zu einer sehr spannenden Phase in der Geschichte der Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Die Zeit zwischen 68 und 90, da habe ich mal so die Zeitmarke gesetzt. 68 war es ja eh bekannt, Zeit großer Aufbrüche. Und auch in den Bereichen, um die es hier geht, kam es zu tiefgreifenden Umbrüchen. Psychiatrische Institutionen, die lange Zeit als unantastbar galten, gerieten nun ins Zentrum von Kritik und Protest. Gleichzeitig vollzog sich ein Wandel in den dominanten psychologischen Theorien. Der Behaviorismus, den ich eben beschrieben habe, der war wieder ein bisschen auf dem Rückzug. Es kam aber jetzt zu kognitiven und manualisierten Verfahren, die wurden stärker und die waren eigentlich auch wieder stärker ökonomisch verwertbar. Also es gab so eine Gleichzeitigkeit. Es gab die Entwicklung sozialpsychiatrischer Strukturen und so weiter, aber Stück für Stück. Also fangen wir mal an mit der Antipsychiatrie und den sozialen Bewegungen, die vor allem Kritik an Zwang und Verwahrung äußerten gegenüber der Psychiatrie. Ging eigentlich schon Ende der 60er los, da entwickelte sich die Antipsychiatriebewegung und ihr Kern war eigentlich eine ganz radikale Infragestellung psychiatrischer Institutionen, die nicht als Ort der Heilung, sondern als Ort der sozialen Kontrolle gesehen wurde. Also zumindest Ersteres kann man häufig auch heute, glaube ich, noch über Psychiatrien sagen. Und auch das mit der Kontrolle ist nicht ganz von der Hand zu weisen, auch wenn die Psychiatrie sicher mehr ist als das, jetzt als Institution. Der britische Psychiater R.D. Lane kritisierte etwa, dass Schizophrenie nicht bloß eine individuelle Krankheit sei, sondern Ausdruck zerreißender sozialer Beziehungen, die hier wiederum im größeren gesellschaftlichen Kontext war. Und der Italiener Basaglia, spricht man ihn, glaube ich, aus, ging noch weiter. In Italien kam es zu einer riesigen gemeindepsychiatrischen Reform, sicher auch vom politischen Hintergrund der relativen Stärke der Linken dort. 1978 verabschiedete Italien mit Gesetz 180 eine radikale Reform, wahrscheinlich die radikalste, die es im Westen da gab. Große psychiatrische Krankenhäuser wurden geschlossen und Betroffene wurden in ambulante Strukturen integriert, dort deutlich menschenwürdiger behandelt, eher mit sozialen Ansätzen, sozialpädagogischen Interventionen, mit Mitspracherecht, mit Einbettung, mit Integration. Das war so der Ansatz, der natürlich im Rahmen einer kapitalistischen Gesellschaft immer widersprüchlich blieb und in seiner Zielsetzung auch nicht zu Ende geführt wurde. Aber es war natürlich ein deutlicher Fortschritt zu dem, was davor war. Im deutschsprachigen Raum nahm die Kritik zu. Betroffene organisierten sich in Psychiatrie-Erfahrenengruppe. Die Irrenoffensive ist da so ein bekannter Begriff. Sie forderten Mitsprache, prangerten Zwangsmaßnahmen an und so weiter. Und es verband sich die Erkenntnis damit, Psychiatrie ist nicht nur Medizin, sondern immer auch Politik, die definiert, wer krank, wer normal und wer gefährlich ist. Also die Antipsychiatrie war jetzt nicht zwangsläufig gegen jede Therapie, vielmehr ging es ihr um den Widerstand gegen Zwangsbehandlung, Isolation und die Praxis, Menschen in geschlossene Anstalten zu wahren, anstatt ihnen soziale Lebensbedingungen zu verbessern. In Deutschland gab es übrigens mit dem Psychiatrie-Enquete 73, ich glaube es war unter der Brandt-Regierung, auch eine Öffnung, die der italienischen nicht ganz gleich kam, die aber eine Öffnung war. Man muss übrigens dazu sagen, dass viele der sozialpsychiatrischen Einrichtungen, die hochpolitisch gestartet sind in der Zeit, später dann in den 90ern und Nullerjahren, vielleicht auch schon vorher, ja, unter dem neoliberalen Regime, auch der Ökonomisierung des Sozialstaats und sozialer Einrichtungen plötzlich zu Marktteilnehmern wurden, diese Einrichtungen. Kann ich selber davon berichten. Und dadurch natürlich die ein Stück weit auch ihren Charakter verloren, auch wenn sie sicher besser sind nach wie vor als die alten Psychiatrien der 50er Jahre mit den ja, postfaschistischen Psychiatern. Zurück in die 60er. Noch erwähnenswert ist das Sozialistische Patientenkollektiv in Heidelberg, das SPK. Das entstand aus einer studentischen Initiative und verstand sich als revolutionäre Selbstorganisation von Patienten. Das SPK verband Kritik an der Psychiatrie mit einer breiteren Gesellschaftsanalyse. Krankheit wurde hier nicht als individuelles Defizit, sondern als kollektiver Ausdruck kapitalistischer Verhältnisse verstanden. Krankheit als Waffe. Krankheit im Kapitalismus ist Protest, waren so Slogans. Das Kollektiv wurde ziemlich verfolgt, lag sicher auch an einigen Querverbindungen zur Roten Armee-Fraktion, RAF. Und ja, ich finde, man kann Programm und Praxis des SPK sicher auch kritisch sehen, aber in eine solche Auflistung gehört es auf jeden Fall. Ich will noch mal was sagen zu Deinstitutionalisierung, schwieriges Wort, und Gemeindepsychiatrie. Also das, was ich eben angedeutet habe, ist diese Entstehung neuer Betreuungsformen für psychisch Kranke. Das hatte ja eine sehr hehre Zielsetzung. Der Gedanke war emanzipatorisch. Menschen mit psychischen Erkrankungen sollten nicht länger wie Insassen behandelt werden, sondern als Bürger mit Rechten und anerkannt werden. Sie sollten in ihrer Nachbarschaft wohnen, unterstützt von Tagesklinik, betreutem Wohnen und Sozialdiensten. Wurde teilweise auch umgesetzt, aber natürlich blieb diese Umsetzung widersprüchlich. Da ist ein Beispiel, das ist das, was ich eben meinte mit, naja, innerhalb des Kapitalismus kann man manche Probleme mit solchen Reformen auch nicht lösen. Die Anstalten wurden zwar verkleinert oder geschlossen, es fehlten aber vielerorts die notwendigen sozialen, finanziellen Mittel, beziehungsweise die wurden nicht locker gemacht, um ausreichend ambulante Strukturen aufzubauen. Das führte in den USA zum Beispiel dazu, dass in den 80er Jahren viele ehemalige Patienten obdachlos wurden oder einfach im Gefängnissystem landeten. Und auch in Deutschland blieb die Gemeindepsychiatrie lückenhaft. Übrigens in den USA, das mit den Gefängnissen stimmt. Es sind unglaublich viele psychisch Kranke in den USA im Knast, die eigentlich nur betreut werden müssten. Also, das müsste nicht sein, ist kein Naturgesetz. Naja, eine Tendenz, die hier wahrscheinlich auch zunehmen wird, ist mit der Obdachlosigkeit auf jeden Fall. Da ist die Quote der psychisch Kranken riesig. Das ist der klassische Widerspruch. Emanzipatorischer Ansatz wird durch Druck von Reformkämpfen und Sozialbewegungen vom Staat halbherzig übernommen, teilweise auch genutzt. Ne? Es war auch billiger ein Stück weit insgesamt. Aber es bleibt widersprüchlich. Statt umfassender sozialer Investitionen überließ man dann halt vielen Menschen der Armut, dem Arbeitsmarkt oder eben dann doch wieder repressiven Institutionen wie Polizei und Knast. Vielleicht nochmal, weil es dazugehört, ein Blick auf die DDR. Dort gab es keine breite Antipsychiatriebewegung. Das nicht. Es entwickelten sich aber dennoch Formen von sozialpsychiatrischer Versorgung. Es gab schon innerhalb der Hochschulen und Ärzteschaft Reformbestrebungen. Und diese sozialpsychiatrische Versorgung war sehr stark präventiv ausgerichtet. Polikliniken und sozialmedizinische Dienste waren in den Alltag eingebettet und boten kostenfreie Zugänge zu psychologischen Beratern. Ja, um positiv hervorzuheben, ist, dass Psychotherapie und psychiatrische Versorgung in der DDR nicht primär über Marktmechanismen gesteuert wurden, sondern Teil der allgemeinen Gesundheitsversorgung waren. Genau, und Integration wurde dort geleistet. Natürlich gibt es auch vieles an der DDR-Psychiatrie zu kritisieren. Auch dort gab es Skandale, auch dort gab es autoritäre Auswüchse, auch mangelndes Mitspracherecht von Patienten. Aber insgesamt wurde die DDR die Grundlage solche Versorgungsstrukturen, die wirklich auch einen positiven Effekt hatte für die Menschen. Also da gab es nicht das Phänomen der Obdachlosigkeit oder ja, Massenrepression gegen psychisch Kranke, das nicht. Aber auch dort gab es natürlich Widersprüche und Fehler. Genau. Dennoch fortschrittliche Ansätze im sozialistischen deutschen Staat. Gut. Parallel zu diesen Reformen erlebte die Pharmakologie einen enormen Aufschwung. Ich habe ja eben schon aus den 50ern berichtet, dass da neue Substanzen entstanden sind. In den 70ern und 80ern wurden Antidepressiva und Neuroleptika immer weiter verbreitet. Die Psychiatrie veränderte sich nachhaltig. Medikamente wurden massenhaft verschrieben, weil sie besser verträglich schienen. Teilweise stimmt es auch nicht. Da wird auch bis heute viel Propaganda betrieben. Also es gibt schon also skandalöse Verschreibungspraxen immer noch. Allerdings gab es schon auch reale Fortschritte. Für viele Betroffenen waren diese Medikamente eine kurzfristige Entlastung. Man muss aber hier auch wieder sagen, und ich wiederhole das nochmal, weil es wichtig ist, strukturelle Ursachen psychischer Krisen, Arbeitslosigkeit, prekäre Arbeitsbedingungen, Armut, patriarchale Unterdrückung, die bleiben dadurch unangetastet. Medikamente ermöglichen vielmehr Menschen schnell wieder funktionsfähig für den Arbeitsmarkt zu machen. Was nicht heißt, dass in einer besseren Gesellschaft man komplett auf Medikamente verzichten könnte, aber es ist wichtig zu betonen, wohin dieser Fokus führt in der Betrachtung der Problemlage, über die wir reden. Genau. Auch wichtig, und der Punkt ist mir auch wichtig, in der gleichen Zeit, da sind wir aber jetzt schon in den 80ern, es kam zu einer Standardisierung und einer Ökonomisierung von Diagnosen. Diagnosekataloge, heute Realität, also ich sage immer ein bisschen spöttisch, keine linke WG-Party, wo nach 2 Uhr nachts nach ein paar Rotweinen nicht Diagnosen ausgetauscht werden, welche man hat oder welche man sich wünscht. Aber Spaß beiseite, ist natürlich ein ernsthaftes Thema. Der Versuch, diese Diagnosekataloge zu veröffentlichen, in den 80er Jahren zum Beispiel durch die dritte Fassung des sogenannten DSM, das ist ein Diagnosehandbuch, das war der Versuch, genaue Kriterien für psychische Störungen vorzulegen. Eigentlich war das Ziel, angeblich Diagnosen zuverlässiger und objektiver zu machen, um auch klinische Studien zu erleichtern, Versicherungsabrechnung und die Vermarktung neuer Medikamente aber auch besser zu steuern. Also, das muss man ganz klar wissen. Also, psychiatrische Diagnostik hatte nie in ihrer Geschichte den Sinn, möglichst gut zu verstehen, was jemand hat oder nicht hat. Sondern das ist immer eng gekoppelt ans auch Sozialversicherungssystem, die Entwicklung von Medikamenten. Um Hilfe geht es da auch nicht wirklich. Und die bringen zahlreiche Probleme mit sich. Ein Problem, es wurde damals schon beschrieben, war die sogenannte Diagnostik-Inflation, also Diagnoseinflation. Ich glaube, der Trend hat sich fortgesetzt. Immer mehr Formen menschlichen Leidens wurden in Krankheitsschubladen gesteckt. Und damit entstand natürlich auch ein riesiger Markt für Behandlung und Medikamente, weil eine Krankheit, ja na gut, der begegnet man vor allem auch mit Medikamenten und mit Therapien und ist auf jeden Fall eine Fokusverschiebung bei allen Vorteilen, die das auch mit sich bringen mag. Man darf diese Diagnosen allerdings nicht mit einer objektiven Wahrheit verwechseln, das sind sie nicht, aber dazu sage ich am Ende nochmal was. Ja, aus marxistischer Perspektive bleibt da bei diesem Punkt vor allem eines festzuhalten: Hier wird menschliches Leid zur Ware. Ohne Diagnose wird zur Eintrittskarte in den Markt der Pharmaindustrie und der Therapieökonomie. Das ist das, was damals, wo da damals der Grundstein gelegt wurde, der Grundstein. So. Gucken wir nochmal auf die Psychotherapie in der Phase 68 bis 90. Während in den 60ern noch psychoanalytische und humanistische Therapien dominierten, gewann dann in den 70ern die Verhaltenstherapie an Bedeutung und später kognitive Verhaltenstherapie. Die war kürzer, standardbasierter und kostengünstiger. Für Arbeitgeber und Krankenkassen passten sie besser, da sie als effizient galten und auf schnelle Funktionswiederherstellung ausgerichtet waren. Jetzt zeigt sich aber die Ambivalenz. Also auf individueller Ebene konnten diese Therapien sehr hilfreich sein. Auf gesellschaftlicher Ebene wurden sie zunehmend in Programme eingebunden, die weniger auf Emanzipation als auf Arbeitsmarktintegration abzielten. Also die von mir schon erwähnten Employee Assistance Programs, die in den USA oder in psychologischen Beratungen als Ressource zur Leistungssteigerung im Betrieb diente. In der DDR nahm Psychotherapie eine Sonderstellung ein. Die Psychoanalyse war offiziell sehr kritisch beäugt. Es fanden sich davon vielleicht einzelne Strömungen in Elementen der humanistischen Psychologie oder auch vereinzelt gab es tiefenpsychologisch orientierte Verfahren. Aber positiv hervorzuheben bei der DDR-Psychotherapie ist die Betonung kollektiver arbeitsweltlicher Beziehungen. Psychische Belastungen wurden nicht ausschließlich als individuelles Problem, sondern im Kontext von Lebens- und Arbeitsbedingungen verstanden. Hier zeigt sich ein Ansatz, der marxistischen Forderung nach der gesellschaftlichen Verortung von Leid näher kam als viele westliche Entwicklungen. In den 70ern wurden auch Enthüllungen von Missbrauch der Psychologie in Geheimdienst und Militär deutlich. In den 70ern wurde das durch den US-Senatsausschuss Church Committee, die Geheimprogramme wie MK Ultra, von denen ich schon mal sprach, aufgedeckt. Nochmal zur Erinnerung, dort hatte der CIA mit Drogen, Hypnose und Mind-Control-Techniken experimentiert, teils ohne Einwilligung der Betroffenen. Und diese Enthüllungen erschütterten das Vertrauen in die Neutralität, in Anführungsstrichen, in psychologische Forschung und verdeutlichten, dass Psychologie auch als Waffe im Kalten Krieg diente. Ja, nochmal wichtig zu betonen, die postfaschistische Psychiatrie und die 68er Kritik. Ich habe ja bei dem letzten Kapitel über die Nachkriegszeit schon über die personelle Kontinuität aus der NS-Zeit gesprochen. dass viele Ärzte an Zwangssterilisation und Euthanasieprogrammen oder dem Befehl T4, der Vernichtung psychisch Kranker, beteiligt waren. Und die setzten ihre Karrieren unbehelligt fort. Und mit der Studentenbewegung und kritischen Stimmen, wie gesagt, Alexander Mitscherlich wäre da jemand, kam Bewegung in die Debatte. Ich wiederhole das nochmal, weil es, glaube ich, wichtig ist. Mitscherlich kritisierte in die Unfähigkeit zu trauern mit Margarete Mitscherlich die kollektive Verdrängung der NS-Verbrechen. Und auch in der Psychiatrie zeigte sich diese Verdrängung in der Fortführung autoritärer Praktiken. Genau, Horst Eberhard Richter schon erwähnt, trug auch dazu bei, über die Ursachen und die sozialen Leiden zu sprechen. Und die Patientenbewegung der 70er und 80er Jahre brachte in der BRD eine neue Dynamik. Es gab mehr Selbsthilfegruppe, und es rückte die Frage ins Zentrum, wen dient die Psychiatrie? Den Patienten, der Gesellschaft, die Abweichung kontrollieren will, also teilweise auch eine herrschaftskritische Debatte, an der Marxisten sich auch beteiligten. Ja, vielleicht nochmal zu zwei kritischen Ansätzen und Adaptionen der Psychologie. Also ein zentraler theoretischer Strang in den 70ern ging schon in den 60ern los, aber in den 80ern auch noch weiter. In Deutschland, aber auch darüber hinaus, war der sogenannte Freudomarxismus, also die Idee, Freud und Marx miteinander zu verbinden. Da wären Vertreter wie Erich Fromm, Herbert Marcuse oder Franz Alexander zu nennen. Ziel war es hier, die Entstehung individueller Psyche in gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu verstehen. Und Fromm argumentierte sehr stark dafür, dass psychische Krankheiten nicht isoliert entstehen, sondern als Reaktion auf gesellschaftliche Entfremdung, Autoritätsdruck und ökonomische Unterdrückung. Kritisch war für ihn, dass kapitalistische Gesellschaften Anpassung erzwingen und die psychische Gesundheit oft nur als Funktion der Arbeits- und Konsumfähigkeit betrachtet wird. Also der hatte auch so eine stark konsumkritische Haltung, allerdings deutlich fortschrittlicher, als es man heute darunter versteht. Ja, das war Fromm und der Freudomarxismus. Für uns aber vielleicht noch bedeutender ist Klaus Holzkamp, sozusagen Gründer, Gründungsfigur oder wichtigste Figur in der sogenannten kritischen Psychologie. Kritische Psychologie fand ihren Ausgang in den 70er Jahren. Das war ausgehend vom Berliner Psychologen Klaus Holzkamp, der eine neue Perspektive auf die Psychologie einnehmen wollte. Er kritisierte, dass die klassische Forschung so arbeitete, als könnte man menschliches Verhalten losgelöst von der Gesellschaft messen und erklären, fast so, als wären Menschen isolierte Versuchstiere. Holzkamp stellte dem etwas anderes gegenüber. Er fragte, wie Menschen bewusst handeln, und zwar immer innerhalb gesellschaftlicher Strukturen. Denn niemand lebt im luftleeren Raum, so seine These. Unsere Entscheidungen, Probleme und Möglichkeiten hängen immer auch davon ab, in welchen sozialen, wirtschaftlichen oder politischen Verhältnissen wir stehen. Also ein Beispiel, wenn ein Schüler als faul wirkt, könnte die traditionelle Psychologie das durch Tests erklären wollen, etwa durch einen Mangel an Motivation oder Intelligenz. Holzkamp dagegen würde fragen, welche Bedingungen Schule und Gesellschaft führen dazu, dass das Lernen für den Schüler keinen Sinn ergibt. Vielleicht sind die Lerninhalte lebensfern, vielleicht erlebt er zu wenig Anerkennung und hat Sorgen außerhalb der Schule. Und da kommt man dann wieder in Themen wie Armut und Prekarität und ja, andere Probleme. Also eine Hauptkritik von Holzkamp war, dass die klassische Psychologie eine Subjektwissenschaft im Dienst der Anpassung, das ist ein Begriff von ihm, ist. Das heißt, sie helfe den Menschen nicht in ihrer Lage zu verstehen oder zu verändern, sondern sie wolle möglichst gut an die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen anpassen, also den Menschen, egal wie ungerecht oder einengt diese sind. Die kritische Psychologie verstand sich als emanzipatorisch. Emanzipation hieß hier, Menschen sollen ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten erkennen und erweitern können. Forschung und Therapie sollten nicht das Ziel haben, Symptome zu beseitigen oder Menschen funktionstüchtig zu machen. Vielmehr sollte Psychologie dazu beitragen, dass Individuen den sozialen Zwängen durchschauen, unter denen sie leiden, und den Weg finden, freier zu handeln. Genau, das war Holzkamp und die kritische Psychologie. Seine Nachfolger in Berlin haben 2011 ihren Lehrstuhl räumen müssen. Seitdem findet kritische Psychologie noch von interessierten Studierenden oder emeritierten Professoren in irgendwelchen Arbeitsgruppen statt. Aber vielleicht kommt es ja nochmal wieder. Vielleicht noch zu erwähnen, dass Freudomarxismus und kritische Psychologie sich durchaus feindlich gegenüberstanden, auch wenn ich der Auffassung bin, dass es da auch Berührungspunkte und Überschneidungen gibt. Aber gut, das ist nur meine bescheidene Meinung. Gut. Okay, wir sind jetzt im Jahr 1990 angekommen und nähern uns der Gegenwart und gucken mal bis heute, was über die Psychologie, die Psychotherapie Oder die Psychiatrie zu lernen wäre aus marxistischer Sicht. Mit Ende des Sozialismus 89, 90 begann eine neue Epoche globaler Umbrüche, das wissen wir alle. Die sogenannte Wiedervereinigung oder der Anschluss der DDR, das Ende des Ost-West-Konfliktes vermeintlich und dann auch die weltweite Dominanz neoliberaler Wirtschaftsmodelle veränderte die Gesellschaft, Arbeit und Forschung und so eben auch die Psychologie und Psychiatrie, die noch stärker als zuvor auf ökonomische Verwertbarkeit von Menschen, die Anpassung auf den Arbeitsmarkt und die militärische Nutzung ausgerichtet war. Was auch zu betonen ist, und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt und besorgniserregend ist, auch weil es, glaube ich, teilweise von der Linken nicht verstanden wird und auch manchmal in komischer Art und Weise mitgemacht wird, das ist eine zunehmende Dominanz neuer wissenschaftlicher Strömung, die menschliches Verhalten primär auf neuronale oder genetische Ursachen reduziert. Man spricht da vom sogenannten Neuroreduktionismus oder Biologismus. Aber vielleicht der Reihenfolge nach. Also erstmal, wie schon erwähnt, in den 90ern geht schon los mit einer zunehmenden Dominanz des Neoliberalismus, Employability-Programme, Training von Soft Skills, Stressmanagement und Selbstorganisation am Arbeitsmarkt nehmen zu. Ich habe übrigens vor Jahren mal ein Output gemacht, hier auf der in der Kommunistenkneipe zu hören, Kritik der Achtsamkeitsideologie. Ich weiß nicht mehr ganz, wie die Folge hieß, aber wenn ihr Achtsamkeit Kommunistenkneipe eingibt, da habe ich die Tendenz, die damit verbunden ist, kritisch mal beleuchtet. Wie auch immer, psychische Beratung, psychologische Beratung Unternehmen nahm zu, mit Fokus auf Leistungssteigerung und Burnout-Prävention, kann man jetzt mal sagen, tolle Sache, Burnout-Prävention. Man könnte aber auch mal fragen, was sind das eigentlich für Bedingungen, wo man solche Programme schaffen muss und welchen Zweck dient das? Also wenn man ein älterer Arbeitnehmer ist, der nicht mehr verwertbar ist, kriegt man diese Angebote vielleicht nicht mehr, falls es sie überhaupt gibt. Und medikamentöse Interventionen wurden noch wichtiger, auch mit dem Fokus, Arbeitsfähigkeit trotz psychischer Belastung möglich zu machen, also Psychopharmaka. In Großbritannien, in den USA werden zunehmend Coaches in großen Firmen eingesetzt, die häufig auch Psychologen sind, um Mitarbeiterinnen Stressbewältigung, Konzentration und Motivation beizubringen. In Deutschland haben sich Programme zur Arbeitsplatzbewältigung etabliert, die psychologische Diagnostik mit Coaching kombiniert. Und da sollte einem ja schon mal auffallen, warum gibt es denn da so viel zu bewältigen? Gut, gemeinsam haben diese Ansätze, dass Menschen nicht als selbstbestimmte Subjekte betrachtet werden, sondern als Arbeitskräfte, die in das kapitalistische Produktionssystem integriert werden müssen. Psychische Gesundheit wird primär danach bewertet, wie gut Menschen funktionieren, nicht danach, welche sozialen Bedingungen ihr Leiden verursacht. Da wiederholt sich was. Auch in den 90ern und fortfolgende gilt, dass im Militär- und Geheimdienstbereich Psychologie eine prominente Rolle einnimmt. Da fließen wirklich Milliarden. Trainings für Soldaten, mittlerweile auch bei der Bundeswehr, sind Standard. Psychologische Strategien zur Stressbewältigung, Entscheidungsfindung unter Druck und die Traumavorbeugung und Traumabehandlung sind Standard. Selektionsverfahren auch heute noch da. Und Techniken zur Simulation von Extremsituationen werden gerade dieser Tage mehr. Also virtuelle Realität, VR-Brillen, kognitive Trainingsprogramme, Simulation von Kampfhandlungen oder Krisensituationen. Ein Beispiel ist, dass das US-Militär massiv Resilienztrainings für Soldaten im Irak und Afghanistan Einsätze finanzierte in Zusammenarbeit mit Unis. Und Geheimdienste waren auch interessiert an psychologischen Erkenntnissen, zum Beispiel für Folterpraktiken in Guantanamo oder anderswo. Also da sind Psychologen ganz direkt daran beteiligt, Foltermethoden zu entwickeln. Jetzt der Bereich, den ich eben angedeutet habe, den ich sehr wichtig finde. Seit den 90er Jahren setzen die Neurowissenschaften neue Standards, bildgebende Verfahren wie fMRTs oder PET und genetische Analysen verdrängen zunehmend sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze. Man nennt das Neuroreduktionismus und darunter verstehe ich komplexe psychische Phänomene, also Depressionen, Angst, Aggressionen, Lernschwierigkeiten, wären primär als neuronale Prozesse verstanden. Unter Biologismus versteht man, Unterschiede und Leiden werden auf Gene, Hormone und Gehirnstrukturen zurückgeführt, während gesellschaftliche Faktoren weitgehend ignoriert werden. Und das hat eine gefährliche Tendenz und ich erlebe es manchmal so, dass auch Marxisten dem teilweise auf den Leim gehen, weil sie das mit ja, objektiver Naturwissenschaft verwechseln und glauben, das wäre näher am Materialismus. Dem ist nicht so, weil man könnte sich auch mal die Hirnforschung selber angucken. Wichtig ist zu begreifen, dass Hirnscans, manchmal sieht man das ja in irgendwelchen Serien oder Fachzeitschriften, keine objektiven Wahrheiten abbilden. Also Leute glauben ja teilweise, das sind Fotos, was man da sieht. Dabei sind die fMRT-Bilder durchaus interpretationslastig. Die Bilder sind eben keine Fotos, sondern statistische Konstruktionen, die auf Blutflusssignalen, die von Forscherinnen mathematisch aufgearbeitet und farblich dargestellt werden. Aktivierte Hirnareale sind keine direkt sichtbaren Realitäten, sondern Deutungen. Also, um euch das genauer vorzustellen, teilweise wird gesagt, Depressive haben solche Gehirne und Schizophrene solche und da blinkt es rot. Daran sieht man es ja. Und damit haben wir die Erklärung, diese Phänomene sind vor allem auch neurologisch bedingt und bei der nicht zu bestreitenden Tatsache, dass es biologische Komponenten bei psychischen Phänomenen von Leiden gibt, ist eine gefährliche Tendenz, sich von diesen Bildern täuschen zu lassen. Denn besonders wichtig ist dann auch die Interpretation dieser Bilder, die sogenannte ideologische Rahmung. Also welche Hypothesen getestet werden, welche Regionen bedeutsam gemacht werden, hängt von gesellschaftlichen Interessen ab. Zum Beispiel die Suche nach Produktivitätszentren, Risikogruppen oder kriminellen Gehirn. Das ist eine Debatte, die doch sehr an das erinnert, was wir aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert kennen. Und eine Psychologie, die sich ihrer eigenen Geschichte bewusst wäre, wäre da sehr, sehr vorsichtig. Ich erlebte aber eher eine große Euphorie. Dazu kommt eine Scheingenauigkeit. Bunte Hirnbilder wirken auf Laien extrem überzeugend, doch sie verschleiern die enorme Unsicherheit, Varianz und Interpretationsbreite der Daten und die Verengung des Blicks. Je mehr Aufmerksamkeit auf neuronale Muster gelenkt wird, desto weniger rücken soziale Kontexte, Arbeitsbedingungen, Armut, Ausgrenzung in den Fokus. Das ist gefährlich und da sollte man nicht mitmachen. Ein paar Beispiele vielleicht dazu. Die ADHS-Diagnosen sind auch ein Beispiel für die zunehmende Medikalisierung von Kindern. Also Studien zeigen zum Beispiel abweichende Gehirnaktivität, die aber hochvariabel und interpretationsabhängig ist. Statt die enorme Leistungsorientierung in Schulen zu kritisieren unter die sozialen schwierigen Bedingungen, wird das Problem damit biologisiert. Ähnlich ist es bei der Depression, wenn man den als Serotoninmangel, also so ein Botenstoff, um bestimmte Empfindungen zu haben, behandelt, obwohl viele Studien zeigen, dass die biochemische Erklärung nur ein kleiner Ausschnitt erfasst, dann ignoriert man Stress, Einsamkeit oder Armut, die auch zu Depressionen führen oder vor allem in der Forensik, also da, wo es mit um die Verwahrung oder Erforschung von Kriminellen geht, gibt es durchaus Forscher, die davon ausgehen, dass ihre Hirnscans angeblich kriminelle Neigungen sichtbar machen können. Das ist eigentlich nur eine Wiederkehr biologischer Kriminalitätslehren im modernen Gewand. Ja, und eine gute marxistische Kritik daran müsste eigentlich ja, kritisieren, dass hier eine Verschiebung ins Individuum passiert. Die Ursachen für Leiden werden ins Gehirn verlagert und die gesellschaftlichen Bedingungen treten zurück. Dann muss man ganz klar ökonomische Interessen erkennen. Pharma- und Neuroindustrie profitieren von standardisierten Diagnosen und Therapien, die mit Hirnscans verbunden sind. Und die Scheinobjektivität ist auch etwas, was an den Pranger gehört. Die harte Wissenschaft der Hirnforschung stützt politische und ökonomische Interessen, indem sie subjektive Leiden als objektiv messbare Störungen etikettiert. Ja, und sozialwissenschaftliche Debatten, leider gibt es da ja auch blöde, aber gute sozialwissenschaftliche Debatten wirken daneben wie leeres Gerede. Dabei wäre es unsere Aufgabe, die zu besetzen. Ja, seit den 90ern auch wichtig, jetzt kleiner Themensprung. Aber durchaus damit einhergehend, wir erleben eine Privatisierung von Kliniken, Therapiezentren und ambulanten Angeboten. Wettbewerb und Marktlogik ist zunehmend eingezogen. Therapie-Coaching und psychologische Diagnostik werden zunehmend marktförmig angeboten. Und es gibt einen sehr ungleichen Zugang. Wer Geld hat, erhält schnelle, hochwertige Versorgung. Wer wenig Ressourcen hat, bleibt auf Wartelisten oder bekommt nur begrenzten Zugang. Ein Beispiel dafür ist die Einführung der Fallpauschalen in Kliniken ab 2003. Das führte zu Effizienzdruck, der die Therapiezeit verkürzte. Gleichzeitig wurden ambulante Leistungen teilweise privatisiert oder auf Selbstzahlerbasis angeboten. Und in den USA sind psychologische Dienste stark versicherungsabhängig, was die soziale Ungleichheit natürlich nochmal verstärkt. Genau. Jetzt mal abgesehen davon, dass auch die Bedingungen für Mitarbeiterinnen, sei es jetzt Fachkrankenpflegerinnen oder Krankenpflegerinnen oder ja, allen, die in diesen Institutionen arbeiten, auch im Bereich der sozialen Arbeit sich natürlich auch dadurch massiv verschlechtert hat. Ja, das ist das Charakteristische für die 90er und Nullerjahre und 10er bis heute eigentlich. Ich glaube, was noch dazugehört, wenn wir darüber reden, ist die Tatsache, dass Angebote von Psychiatrie und Psychotherapie ungleich verteilt sind. Das hatte ich eben schon gesagt. Man muss aber auch sehen, dass die Ausbildungswege, um beispielsweise Psychotherapeut zu werden, mit so vielen Schwellen verbunden sind, dass fast nur noch Menschen aus den oberen Schichten überhaupt Psychotherapeut werden können. In der Medizin ist es ja ähnlich, Psychiater. Das heißt, man hat dort fast gar keine Menschen aus der Arbeiterklasse oder unteren Schichten, sondern es mit einer sehr elitären Auslese zu tun. Und die Angebote von Psychotherapie, das wissen wir aus Statistiken, erreichen viele Menschen, die sie bräuchten, überhaupt nicht. Aus verschiedenen Gründen. Ja, einmal wegen der Marktlogik, aber auch, weil sich diese Hilfe zu holen mit sehr vielen Hürden verbunden ist und Menschen das gerade in Krisen gar nicht schaffen. Das heißt, da hat man auch einen krassen Klassenbias drin. Das wäre nochmal wichtig zu betonen. Okay, der historische Abriss ist damit vorbei. Ich würde gern noch ein paar Sachen dazu sagen, wie psychologische Forschung eigentlich passiert heutzutage. Und allein daran kann man Kritik äußern. Man liest ja immer mal wieder, selbst wenn man jetzt keine Fachzeitschriften liest, irgendwas von irgendwelchen psychologischen Studien. Aha, daran liegt es, dass Leute nicht lernfähig sind. Aha, daran scheitern Beziehungen. Aha, was weiß ich. So ist das Einkaufsverhalten zu erklären. Und abgesehen von dem, was ich jetzt schon hier vielfach gesagt habe, der extremen Individualisierung und Ausblendung gesellschaftlicher Kontexte, könnte man sich auch einfach mal gucken, wie findet eigentlich Forschung statt und ist das eigentlich vom wissenschaftlichen Ansatz her logisch oder enthält das schon methodische Fehler? Dazu vielleicht noch ein paar Sätze. Es ist schon so, dass ein Großteil der psychologischen Forschung heute mit standardisierten Tests passiert und das unter künstlichen Laborbedingungen. Das hat den Vorteil, dass man die Ergebnisse vergleichen kann. Ist eine sehr naturwissenschaftliche Herangehensweise, ein bisschen medizinanalog. Da hat man dann den Eindruck, das wären scheinbar objektive Ergebnisse. Doch man müsste aus einer marxistischen Perspektive eigentlich sagen, dass da drin ein grundlegendes Problem besteht. Nicht nur, weil man blind gegenüber gesellschaftlichen Macht- und Produktionsverhältnissen bleibt, sondern weil diese Laborbedingungen eine Reihe von Problemen mit sich bringen. Also fängt erstens an mit der künstlichen Situation statt der realen Lebenspraxis. Viele psychologische Experimente finden, wie gesagt, in hochkontrollierten Laboren statt, Umgebungen, die mit den realen Lebensbedingungen der Menschen nichts zu tun haben. Menschen handeln aber nicht im Vakuum, sondern in gesellschaftlichen Zusammenhängen, in der Schule, im Betrieb, in Familien, die vom Markt geprägt sind. Und wer diese Strukturen ausblendet, untersucht nicht die Wirklichkeit, sondern eine künstliche Abstraktion. Außerdem weiß man, dass die künstliche Laborsituation selbst Einfluss auf die Ergebnisse hat. Sie wirkt sozusagen als Störvariable. Diese Störvariable könnte auch einen Hinweis darauf geben, wie Menschen auf Druck, Kontrolle oder Fremdbestimmung reagieren. Naja, das nur dazu zu der Methode. Dann haben wir eine starke Reduktion auf Messwerte. Standardisierte Tests zerlegen Menschen in Skalen, Zahlen und Diagnosen und damit werden Subjekte auf messbare Eigenschaften reduziert, anstatt sie als historisch-gesellschaftlich Handelnde zu begreifen, wie es im Marxismus geschieht. Und solche Verfahren schaffen eben ein Bild von Menschen, das systematisch die Rolle von Klassenverhältnissen, ökonomischem Druck oder sozialer Ungleichheit verschweigt. Und das ist damit sehr ideologisch. Dann haben wir es mit einer Anpassungslogik statt Emanzipation zu tun. Also diese psychologischen Diagnosen und Tests dienen häufig dazu, Menschen funktionsfähig für Schule, Beruf und Gesellschaft zu machen. Das heißt, sie sollen besser in bestehende Strukturen passen. Selten wird hier gefragt, ob die Probleme eigentlich in den Strukturen liegen und das interessiert unter diesen Laborbedingungen eigentlich auch kaum. Insofern wird das dort auch nicht einbezogen. Die moderne Psychologie, das wäre der vierte Punkt, überbetont Statistiken, ist sehr stark von quantitativen Methoden geprägt. Große Datensätze, Wahrscheinlichkeiten und Korrelationen liefern Zahlen, aber sie erklären nicht, warum Menschen in einer kapitalistischen Gesellschaft so handeln, wie sie handeln. Eine Statistik kann soziale Ursachen wie Armut, Diskriminierung oder Fremdung nicht alleine angemessen erfassen. Dann gibt es die Gefahr der Entfremdung. Wenn Menschen durch Tests Diagnosen beschrieben werden, laufen sie Gefahr, sich selbst nur noch dieses Etikett zu sehen. Ich bin depressiv, ich habe ADHS. Statt ihre gesellschaftliche Lage als Ursache ihrer Probleme zu erkennen, wird ihnen suggeriert, sie seien allein verantwortlich. Das verstärkt die Entfremdung. Menschen erleben sich als Objekte fremder Zuschreibung und verlieren das Bewusstsein in ihrer eigenen kollektiven Handlungsmacht. Und dann haben wir es bei dieser Art Forschung zu betreiben auch mit vielen tautologischen Erklärungen zu tun. Viele psychologische Theorien arbeiten mit Zirkelschlüssen, die nichts erklären. Also ein Beispiel wäre da, das Kind ist unruhig, weil es ADHS hat. Ja, das heißt ja eigentlich nur, das Kind ist unruhig, weil es unruhig ist. Und solche tautologischen Aussagen verschleiern, dass die Ursache für das Verhalten oft in gesellschaftlichen Bedingungen liegen, zum Beispiel Schulstress, Leistungsdruck, fehlende Anerkennung, Armut, die in die Schule getragen wird. Und statt Aufklärung über Strukturen liefert die Psychologie so Scheinerklärungen, die die bestehenden Verhältnisse unangepasst lassen. Ja, das wäre mir nochmal wichtig zu sagen zu der Art und Weise, wie häufig Forschung betrieben wird, die man nicht zu sehr hochhypen sollte, schon gar nicht unter uns. So, abschließend, vielleicht der letzten Punkt, will ich nochmal den Punkt stark machen, dass psychische Erkrankungen, Armut und soziale Ungleichheit stark zusammenhängt. Ich habe es zahlreiche Male erwähnt. Aber selbst die bürgerliche Statistik, die ich ja teilweise für zweifelhaft halte, kann das eigentlich nicht verschleiern. Empirische Studien zeigen, dass psychische Erkrankungen stark mit Armut, prekären Lebensbedingungen und sozialer Ungleichheit korrelieren. Menschen in den niedrigen Einkommensschichten sind häufig von Depressionen, Angststörungen oder stressbedingten Erkrankungen betroffen als wohlhabende Gruppen. Übrigens hat man ja auch bei Corona gesehen, wo es dann ja hieß, der Virus macht uns alle gleich. Das stimmt ja gar nicht. Also die Art und Weise, wie Verläufe von Krankheiten, ob man sie überhaupt bekommt, da bin ich jetzt bei körperlichen Erkrankungen kurz, oder ob man überhaupt geheilt wird oder wie früh man stirbt, ja, ob man eher suchtkrank wird oder nicht und ob man das bewältigt, hängt natürlich von den Lebensbedingungen ab. Ja. Aber zurück zu den psychischen Erkrankungen. Sozioökonomische Ursachen wie Armut sind eindeutig belegt als Faktor. Existenzielle Unsicherheit, Sorge um die Wohnung, Nahrung oder Gesundheitsversorgung erzeugt chronischen Stress. Die Arbeitsbelastung oder Prekarität, niedrig bezahlte Jobs, unsichere Arbeitsverhältnisse oder Mehrfachbeschäftigung führen zu psychischer Belastung und nicht zuletzt Massenphänomenen, soziale Isolation, dass man weniger soziale Netzwerke hat, die ja als Puffer gegen psychische Belastung dienen, das macht auch was. Und in Deutschland zeigen Daten des Robert-Koch-Institutes, dass Menschen mit, also jetzt Zahlen von 1718, dass Menschen mit niedriger Bildung oder geringem Einkommen häufiger depressive Symptome aufweisen, wen wundert's, und deutlich höhere psychische Belastungen haben. Und ähnliche Befunde existieren tatsächlich auch in den USA oder Großbritannien. Also das ist ziemlich belegt, und unbestreitbar. Zum Beispiel ist die Gruppe, die am meisten von Depressionen betroffen ist, wo das Depressionsrisiko groß ist, die Gruppe der prekär lebenden, alleinerziehenden Mütter. Ja, also da sind viele Armutsfaktoren drin. Mutter alleinerziehend und sowieso schon prekär lebend. Und das erhöht die Depressionsgefahr. Eigentlich ja fast eine Binse darauf zu kommen. Zeigt aber auch, wie sinnvoll das ist, sich, wenn man das hört, hauptsächlich mit Neurobiologie zu beschäftigen. Also da mache ich nochmal ein großes Fragezeichen hinter. Okay. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich habe jetzt einen Abriss versucht und ein paar Punkte klarzumachen. Natürlich ist das weder historisch vollständig. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn euch was gefehlt hat, wenn ihr was ganz anders seht, wenn ihr sagt, nee, nee, da war was falsch. Ich habe auch einiges weggelassen, zum Beispiel eine deutlich generellere Kritik an der ganzen Art und Weise, wie psychiatrische Diagnostik beschrieben wird oder betrieben wird, ob es überhaupt Sinn macht, ja, medizinanalog von psychischen Erkrankungen zu reden oder ob nicht ein anderer Zugang sinnvoller wäre. Das sind Debatten, die es gibt, die geführt werden, auch in der Linken. Aber das wäre ein Thema für eine extra Folge. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist eine Folge zum Thema psychische Erkrankung und Armut. Da habe ich auch schon eine Gastidee. Genau, aber das soll es bis heute mal gewesen sein. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant und ich sage Tschüss, bis bald.